am Wochenende. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen in Ihrem Wochenende. Und für alle Engländer, gute Heimreise. Entschuldigung, aber der musste sein. Jenny Hansen ist hier. Natürlich gibt es hier gleich die zweite Halbzeit bei Schweiz gegen Frankreich, klar. Aber es ist eben auch Freitag, deshalb gibt es dazu noch die NRW-Lokalradio-Charts. Also, Sie kriegen heute Abend die 30 meistgespielten Titel, absolut die beste Musik. Und dazu noch Fußball obendrauf. Was will man mehr? Wir blenden uns live ins Spiel, und zwar in einer knappen Viertelstunde. Und jetzt legen wir los mit den Charts. Platz 30 ist hier Bastille of the Night. Viel Spaß. It's a soul's companion. People feel it everywhere. Lift your hands and voices. Free your mind and join us. You can feel it in the air. Oh, it's a passion. Oh, you can feel it in the air. Oh, it's a passion. Oh, this is the so right, let the hand drop so right. Charts auf Platz 28, in Deutschland sogar auf der 1. Lily Wood at the Prick und Prayer in Sea. Jenny Hansen ist mein Name und das aktuelle Spiel in Brasilien heißt Schweiz gegen Frankreich. Radio Ruhr. Die FIFA-WM 2014. Die Berichterstattung bei uns, präsentiert von iTours. In Salvador läuft die zweite Halbzeit und ich schalte rüber zu unserem Reporter Christian Schulze, der kommentiert das Ganze für Sie. So toll diese erste Halbzeit auch war mit den 3 Toren für Frankreich. Ja, sie hat natürlich so ein bisschen das Spiel kaputt gemacht. Frankreich führt mit 3:0, hat die Partie im Griff. Aber die Schweiz kommt im zweiten Durchgang, hat bisher etwas mehr Aktionen im Vorwärtsgang in der Offensive gehabt. Jetzt gerade ein Schuss vom eingewechselten Cemaili. Aber der geht dann doch vielleicht so 2 Meter über das Tor. Aber immerhin mal wieder ein Ausrufezeichen der Schweiz, die natürlich alles oder nichts spielen muss schon fast. Nach vorne muss sie deutlich effizienter werden. Sie hatten jetzt 1-2 Abschlüsse. Das ist immerhin schon mal ein Anfang. Aber sie müssen natürlich gleichzeitig auch aufpassen, dass sie sich hinten keine weiteren Konter fängt. So wie im ersten Durchgang nach eigenem Eckball das 3:0 in der 40. Minute. Also immer wieder da Abspielfehler auch in der Abwehr und dann die Einladung für Frankreich. Aber die Schweiz kommt schon wieder über die linke Seite. Aber Memedi kommt da nicht an den Ball und der geht ins Seitenhaus, gibt Einwurf für die Schweiz. Aber eben die Franzosen jetzt gut formiert, können da sicher verteidigen und es bleibt beim komfortablen Vorsprung von 3:0 für Frankreich. Zurück ins Studio. Die FIFA WM 2014. Die Berichterstattung bei uns. Präsentiert von Altours. Altours. Alles, aber günstig. Und wir sind damit bei Platz 27 in den NRW Lokalradio Charts. Chris Kapp und Loves Me Not. She walked into the frame, she moved like water. Before I knew her name, I knew I wanted her there. Now every other night we spend together. And all I wanna do is give her pleasure, yeah. She loves me now. bin verloren in deiner Mitte. Machst mich zum Kämpfer ohne Visier. Alles gedreht, Sinne wie benebelt. Ich bin so heillos, betrunken von dir. Du wärmst mich auf mit deinem Wesen und lässt nicht einen Zentimeter unverschont. Du flutest alle meine Decks mit Hoffnung auf ein echtes Leben vor dem Tod. Und ja, ich atme dich, ja, ich brenne für dich, ja, ich lebe für dich, jeden Tag. Und ja, du spiegelst mich, und ja, ich schwöre auf dich und jede meiner Phase sagt ja. Es ist noch immer so schwer, der beste Platz 26. It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear, so maybe we could get down. Is a blaze. I saw flames from the side of the stage, and the fire brigade comes in a couple of days. And until then. We got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed. Singing we found love in a local raid. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name and said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out. I'm meant to drive home, but I drink all of it now. No, sobering up, we just sit on the couch. One thing led to another, now just kiss on my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Platz 26 in den NRW-Lokalradio-Charts. Bevor wir zu Platz 25 kommen, ganz schnell noch die Information. Frankreich führt jetzt mit 4:0 gegen die Schweiz. Platz 25. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Thank you. Schlag auf Schlag hier. 5:0 mittlerweile. Frankreich gegen die Schweiz. 5 Frankreich, 0 Schweiz. 22:30 ist es. NRW Verkehr. A3 Köln Richtung Oberhausen. Achtung im Kreuz Hilden, da steht ein kaputtes Auto. Und zwar in Richtung A46 Düsseldorf Süd. Und A40 Duisburg-Essen zwischen Mülheim-Heißen und Mülheim-Heimaterde. Wegen Bergungsarbeiten ist die Autobahn komplett gesperrt. Wenn Sie sich dort auskennen, fahren Sie am besten weiträumig drumherum. Jenny Hansen ist hier am Freitagabend. Wir haben nicht nur Fußball, wir haben auch die NRW-Lokalradio-Charts und sind mittlerweile bei Platz 24. Die Mighty Oaks gibt's jetzt. About summer in the nighttime, we make no sound. Deep in the forest, we get lost. Whistle to the birds as they call. Go on trips, moving with the weather as it shifts. We took to the seas and let it drift. How many islands could we get? Shot across the country to find our love. Youth inside would scream and shout. Like a dagger in the heart, we ripped it out. How long ago the night called the star by the fireside? How long ago the night we run to the rising light? How long ago the night burned the flame? The world will know our name. 1, 2, 3, 4. I'd follow you to the end of the world if only you would let me to. On and on we go, my brother, I've got you. Nothing to stop us now because we found it live. Südamerikanische Emotionen hier, gegenseitiges Angiften und es gibt Rot. Es gibt die rote Karte. Kommt Ball und Riff. Es kann nur die Ball sein. Bei uns ist die WM emotional. Ehrensache. Radio Ruhr. Wir sind die WM. Leichte Verzögerung links unten. Verpassen Sie keine Sekunde, kein Tor, keine Emotion. Nur bei uns gibt's alle Spiele live. Die Deutschen sogar in voller Länge. Morgen ab 21 Uhr, Deutschland gegen Ghana. Ein Hoch auf die Jungs, Jungs, auf diesen Die FIFA WM 2014. Die Berichterstattung bei uns, präsentiert von Altours. Platz 23. By the way, because I'm happy. Clap along if you feel. happens to you. Im Moment in dieser Woche. Und es geht rüber nach Brasilien. Radio Ruhr. Die FIFA-WM 2014. Die Berichterstattung bei uns. Präsentiert von Altours. Das ist unfassbar. Frankreich macht die Schweiz regelrecht platt. Die tun mir fast schon leid, obwohl sie gerade ein Tor geschossen haben. Ich gebe rüber zu unserem Reporter Christian Schulze ins WM-Studio. Ach, das wird die Franzosen ärgern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Vor allem Lloris im Tor der Franzosen wird stinksauer sein über diesen Anschlusstreffer der Schweiz. 1:5, nur noch aus Sicht der Schweiz. Ehrentreffer durch Cimali, ein Freistoß aus gut 22 Metern durch die Mauer durchgeschossen und dann ins untere linke Eck eingeschlagen. Keine Chance für Lloris da ranzukommen an diesen Ball. Und er wird sich ärgern, dass er da eben jetzt nicht mit einem 0:0 rausgeht aus diesem Duell gegen die Schweiz. Aber die Führung natürlich weiterhin sehr komfortabel. Am Sieger wird es keine Änderungen geben. Frankreich gewinnt dieses Ding souverän und auch völlig verdient. Mit 5:1, das ist noch die große Frage. Denn es sind immerhin noch gut 7 Minuten plus Nachspielzeit zu absolvieren. Frankreich hat mal wieder ein bisschen Luft rausgenommen nach dem 4. und dem 5. Tor. Aber vielleicht angestachelt durch diesen Ehrentreffer werden sie jetzt noch mal ein bisschen kommen. 5:1 für Frankreich, noch 7 Minuten, zurück ins Studio. Die FIFA WM 2014. Die Berichterstattung bei uns. Präsentiert von Altours. Altours. Alles, aber günstig. Und wir machen weiter mit den Charts, also mit den meistgespielten Titeln in dieser Woche. Und da sind auf Platz 21 die Common Limits aus Niederlanden. Das sind die beiden, die beim Grand Prix mitgemacht haben und da auf Platz 2 gekommen sind. Das hier ist der Song dazu, Calm After Storm. If Platz 20 in den NRW-Lokalradio-Charts. Katy Perry und Birthday. Und die Schweiz kämpft, das finde ich toll. 2-5 steht es immerhin mittlerweile. Die Schweiz 2, Frankreich 5. Und das jetzt in der 90. Minute. Bald ist das Spiel vorbei, aber die Schweiz kämpft weiter. Ich finde es super. Jenny Hansen ist hier. Einen schönen Abend. Hier kommt Platz 19. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care. Be a ghost, your pain, your stadium. I'll be. Das Radio ABC. N wie Nacht. Ob arbeiten oder einfach noch ein bisschen die Seele baumeln lassen. Auch in der Nacht sind wir für Sie da. Die Nacht bei uns. Gleich. Kulthits und das Beste von heute. Radio Ruhr. Der beste Mix. Es ist 23 Uhr. Jetzt aus dem Radio Ruhr News Center die Nachrichten aus NRW, Deutschland und der Welt. Mit Jan Krümpel, guten Abend. Das Wetter überwiegend trocken bei 10 bis 7 Grad. Frankreich gewinnt das WM-Spiel gegen die Schweiz. Westerwelle an Krebs erkrankt. Frankreich steht bei der Fußball-WM in Brasilien so gut wie sicher im Achtelfinale. Nach dem Auftaktsieg gegen Honduras schlugen die Franzosen vor wenigen Minuten auch die Schweiz deutlich mit 5:2. WM-Studio. Was für ein Spektakel in Salvador. Frankreich schlägt die Schweiz mit 5:2. Bereits zur Halbzeit die Franzosen komfortabel in Führung. 3:0 der Pausenstand nach den Treffern von Giroud, Matuidi und dann war es Bernard, der den Halbzeitstand in der 40. Minute erzielt. Zweite Halbzeit zunächst, Schweiz am Drücker, dann macht Frankreich nochmal ein bisschen ernst. 67. 4:0 durch Benzema, 5:0 in der 73. durch Sissoko. Die Ehrentreffer noch für die Schweiz kommen, aber viel zu spät. Frankreich mit einem Bein im Achtelfinale. Zurück ins Studio. Danke, Christian Schulze im WM-Studio. Sollten sich gleich im letzten Spiel des Tages Honduras und Ecuador unentschieden trennen, wäre Frankreich sicher qualifiziert. Zuvor war bereits Costa Rica ins Achtelfinale eingezogen. Die Mittelamerikaner schlugen überraschend Italien mit 1:0. Die Italiener kämpfen im letzten Gruppenspiel gegen Uruguay ums Weiterkommen. England ist dagegen schon jetzt sicher ausgeschieden. In der Ukraine soll es eine Woche lang Waffenruhe geben, zumindest von der ukrainischen Seite. Das hat Präsident Poroschenko heute gesagt. Die Separatisten wollen sich aber von ihrer Seite aus, so wie es aussieht, nicht darauf einlassen. Die Feuerpause diene dazu, dass die Terroristen ihre Waffen niederlegen können. Wer dies nicht tue, werde vernichtet, so das Innenministerium. Die Antwort der Separatisten kam prompt. Man habe schon 100-mal von einer Waffenruhe seitens der Nationalgarde und der ukrainischen Armee gehört. Aber die Militäroperationen hätten keine Minute aufgehört, sagte der Donetsker Separatistenführer Andrei Purgin. Niemand werde die Waffen niederlegen, sagte ein anderer Separatistenführer. Die Zeichen in der Ukraine stehen also weiter auf Konfrontation. Dirk Zeitler, Nachrichtenredaktion. Es ist eine Schockdiagnose für den ehemaligen Außenminister und Ex-FDP-Chef Westerwelle. Er hat akute Leukämie. Das hat seine Stiftung heute auf ihrer Facebook-Seite mitgeteilt. Politiker aller Parteien haben geschockt auf die Nachricht reagiert. Kanzlerin Merkel sagte, dass sie ihm alles Gute und viel Kraft wünsche. Genauso auch Außenminister Steinmeier. Im Moment befindet sich Westerwelle in medizinischer Behandlung. Weitere Einzelheiten gab seine Stiftung in ihrer Mitteilung nicht bekannt. Börse aktuell. Die Kurse an der Wall Street in den USA sehen überdurchschnittlich gut aus. Allerdings halten sich die Anleger wegen der Lage im Irak mehr und mehr zurück. Der Dow Jones stand am Nachmittag schon 0,2% höher bei 16.959 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq dagegen blieb mit 4.359 Punkten fast unverändert. Und das waren die Nachrichten mit Jan Krümpel. Das Wetter. Heute Nacht bleibt es meistens trocken und die Temperaturen sinken auf kühle 10 bis 7 Grad. Morgen sind die Wolken wieder dichter und es kann ab und zu regnen, dazu Höchstwerte um 21 Grad. Sonntag wird es etwas wärmer und auch trockener. NRW Verkehr. Aktuell ohne Meldungen, kommen Sie gut an. Radio Ruhr am Wochenende. Mit Jenny Hansen. Hallo, schönen Freitag, solange wir noch Freitag haben. Und die Stunde bis Mitternacht haben wir fast fußballfrei. Dafür haben wir sie aber vollgepackt mit den beliebtesten Titeln hier bei uns. Es gibt wie immer freitags die meistgespielten Songs der Woche in den Charts hier bei uns. Es ist Halbzeit, um mal beim Fußball zu bleiben, denn wir sind bei Platz 15. Da ist in dieser Woche Ray Garvey gelandet. Viel Spaß jetzt mit Can't Say No. We're like an odd pair of shoes, one slightly stylish and one slightly plain, one for the nightlife and one for the rain. I never love you cause you'll never give in, no use in fighting cause I'll never win. There's no rules on this ship of fools, only lifeboat survivors who know what to do. As I hold to the tide, tries to fight it as she rolls her eyes. I slow submission cause she knows I'm right. She dances, dance in the broad daylight. Cause I can't say no. No, I can't say no. I'm 10 feet tall when she's by my side, but I can't say no to her smile. Something old and new, something borrowed, we're bulletproof, yet we know when to bend. We're like Sonic Youth, never gonna end. I'll never rock it, cause you'll never give in. No use in fighting, cause I'll never win. There's no rules on this ship of fools, only lifeboat survivors who know what to do. It's a hold her tight, she tries to fight it as she rolls her eyes. A slow submission, cause she knows I'm right. She dances her dance in the broad daylight, cause I can't say no. No, I can't say no. I'm 10 feet tall when she's by my side, but I can't say no to her. I can't say no. I can't say no. I can't say no. To a smile. Why would I want to not give you all that you need? Love's unconditional, without room for greed. So many ships before us have sunk in a run aground. If you're afraid of heights, my friend, then don't look down. Cause I can't say no. No, I can't say no. I'm 10 feet tall. Platz 14. I don't know why. Fall and Water. Das war unser Platz 13 in dieser Woche. Und damit sind wir bei Platz 12 und bei dem Song für Hochzeiten, für Abibälle, für runde Geburtstage, für alles, was man Best Day of My Life nennen will. Die American Authors, die haben damit einen Riesenhit gelandet in Amerika. Da sind die Jungs auch schon unfassbar erfolgreich. Bei uns kommen sie, wie gesagt, gerade mit dieser Single. Und die hatten sie natürlich auch dabei, als sie letztens hier bei uns zu Besuch waren. Und wie fühlt sich das an, wenn ihr hört, dass der Song zum Beispiel auf einer Hochzeit läuft? Das ist natürlich großartig. Wenn man Musik macht, dann macht man sie erstmal, weil sie einem selbst Spaß macht. Aber wir hören immer wieder von Fans, wofür sie dieses Lied nutzen und was es ihnen in der Situation bedeutet hat. Und das ist dann natürlich doppelt schön. Es ist einfach toll. Dann machen wir den Tag heute jetzt mal zu Ihrem besten Tag. Hier sind die American Authors und Best Day of My Life. Ich bin Jenny Hansen. Schönen Abend. Platz 12. Radio Ruhr. See the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me out the way I want you to stay. Radio Ruhr. Der Beste. Platz 11. Things we lost to the flames. Things we'll never see again. All that we have amassed sits before us, shattered into ash. Platz 10. In den NRW-Lokalradio-Charts Klingon und Jubel. 23 Uhr und gleich 29 Minuten. NRW-Verkehr. A1, Euskirchen Richtung Köln, zwischen dem Kreuz Bliesheim und Erftstadt. Achtung in beiden Richtungen, da sind Menschen auf der Autobahn unterwegs. A40, Duisburg-Essen, zwischen Mülheim-Heißen und Mülheim-Heimaterde ist die Autobahn komplett gesperrt wegen Bergungsarbeiten. Wenn Sie können, fahren Sie weiträumig drumherum. Und A544, der Abzweig Aachen, im Autobahnkreuz Aachen, zwischen Würselen und Aachen, Rote Erde. Achtung in beiden Richtungen, auch hier Personen auf der Autobahn, die dort nicht hingehören. Fahren Sie bitte ganz besonders vorsichtig. Ansonsten ist aber alles frei, kommen Sie gut durch. Und bei uns geht's weiter mit Platz 9 in den Charts. Gary Barlow, Let Me Go ist da. Ich bin Jenny Hansen. Schönen Freitagabend. A room full of sadness, a broken heart, and only me to blame for every single part. No science or religion this soul to be loved but never loved, to have but never hold. It's a life alone and a desperate need to be held, to be loved. So this is gonna take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Let me go. A head full of madness, nowhere safe. When tears aren't big enough, and love turns into hate. It's a life alone and a death take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Fly. Es gibt die rote Karte. Kopfball und Riff. Es kann nur gut die Wahl sein. Das ist die WM emotional. Ehrensache. Radio Ruhr. Wir sind die WM. Leichte Verzögerung links unten. Verpassen Sie keine Sekunde, kein Tor, keine Emotion. Nur bei uns gibt's alle Spiele live. Die Deutschen sogar in voller Länge. Morgen ab 21 Uhr, Deutschland gegen Ghana. Ein Hoch auf die Jungs, Jungs, auf diesen Trainer. Die FIFA WM 2014. Die Berichterstattung bei uns, präsentiert von Altours. Platz 8. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Souls, and should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns. This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. If we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Calling out Father, oh, prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire. Oh. Sheeran sieht immer noch Feuer und das macht er gerne für sie und sie hören es gerne. Und deshalb hat Ed Sheeran diese Woche auf Platz 7 in den NRW-Lokalradio-Charts. Damit sind wir natürlich bei Platz 6 und da ist ein ehemaliger deutscher Platz 1. Jetzt immerhin noch Platz 2 in den deutschen Single-Charts. Crow mit Traum. Ist der Mega-Erfolg von dir, ne? Traum ist jetzt schon so das Erfolgreichste, glaube ich, was ich jemals gemacht habe. So easy, doppelt versägt. Doppelt versägt. Dann bitteschön. Hier kommt das Erfolgreichste, was Crow je gemacht hat. Hier ist Traum, unser Platz 6. Radio Ruhr, der beste Mix. Mix. Komm, wir beide gehen weg von mir. Sieh, der Chat ist getankt, ich hab Geld auf der Bank und noch jede Menge Plätze hier. Und immer wenn du einsam bist, komm ich rum, du musst nie wieder alleine sein. Denn immer wenn ich dich sehe, macht es in mir tick, tick, boom, so wie deine Mama. Und alle anderen Girls wären gern wie du. Denn du bist wunderschön und gefährlich klug. Hey, oh. Und ich hoffe, dass du mich siehst. Ich bin verliebt und hab keinen Plan, ob es sich gibt. Stimmt doch nicht. Doch ich hab echt keinen Plan und ich frag mich, ob du überhaupt meine Sprache sprichst. Doch du bist eine von denen, die man nicht suchen darf, sondern irgendwann mal auf der Straße trifft. Aha, und Baby, ich schrieb jedes Lied für dich. Aha, doch bin alleine, denn sie sieht mich nicht. Aha, ich hoffe, dass es geschieht. Ich bin verliebt, doch hab keinen Plan, ob es sich gibt. Gleich wieder pendeln, manchmal träum ich nur von dir. Sie sagt, was muss ich tun, dass du mich hast? Dass du mich hast, dass du mich hast. Denn ich wär heute so gern bei dir. Und ich glaub, ich fänd es cool, wenn du mir gehörst. Ich fühl mich so allein, weiß nicht, ob es dich gibt. Und egal wie laut ich schrei, sie hört mich nicht. Doch sie ist gerade im Tod und denkt vielleicht an mich. Fünf. Chance auf Platz 5 in den Charts. Hier bei mir bei Jenny Hansen. Gleich gibt's natürlich Platz 4. Davor gucken wir nochmal ganz schnell nach Brasilien. Radio Ruhr. Die FIFA WM 2014. Die Berichterstattung bei uns. Präsentiert von Altours. Denn gleich um 0 Uhr spielt Honduras gegen Ecuador. Also zwei absolute Außenseiter spielen gegeneinander und beide haben ihr erstes Spiel verloren. Das heißt, Rolf Lange in unserem WM-Studio, beiden sollten jetzt gewinnen, ne? So ist es, aber ob ein Dreier, egal für wen, in einer Gruppe mit der Schweiz und Frankreich reichen würde, um die Vorrunde zu überstehen, wage ich doch zu bezweifeln. Mhm. Zu stark erscheinen mir unsere europäischen Nachbarn. Am ehesten könnte doch Ecuador für die beiden gefährlich werden. Die Mannschaft von Trainer Reinaldo Rueda hat sich aber im 1:2 gegen die Schweiz recht gut verkauft, um dann trotzdem mit dem Last-Minute-Gegentreffer doch noch als Verlierer vom Platz zu gehen. Das war schon bitter, aber heute gegen Honduras sind sie nicht nur für mich der Favorit. Okay, kommen wir zum Gegner, zu Honduras. Hat beim Auftaktspiel gegen Frankreich eine richtige Klatsche bekommen. 0:3 verloren. Gut, ist jetzt nichts gegen das, was die Schweiz heute durchmachen musste, aber das macht jetzt auch nicht gerade viel Hoffnung für das Spiel gleich, ne? Frankreich ist abgehakt, aber so richtig kann ich mir die große Wende bei Honduras auch heute nicht vorstellen. Im Spiel gegen die Franzosen hatte der Underdog nicht eine einzige Torchance, muss man sich mal vorstellen. Das spricht Bände, bestätigt aber auch eine Statistik, die besagt, dass Honduras seit 480 Minuten ohne WM-Tor ist. Also, die treffen die Kiste nicht und wenn du keine Tore schießt, kannst du auch kein Spiel gewinnen. Vielleicht überraschen sie uns ja heute. Allein mir fehlt der Glaube daran, zumal sie auch noch auf ihren gelb-rot gesperrten Mittelfeldspieler Wilson Palacios verzichten müssen. Wir gucken uns das an. Gleich ab 0 Uhr gibt es das Spiel Honduras gegen Ecuador. Rolf Lange wird es für Sie kommentieren, also Sie verpassen hier bei uns nichts. Die FIFA WM 2014. Die Berichterstattung bei uns. Präsentiert von Altours. Altours. Alles, aber günstig. Und damit sind wir bei Platz 4 in den NRW-Lokalradio-Charts. Das sind Mando Diao und Black Saturday. Viel Spaß. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Platz 2. I don't know just how it happened. I let down my guard, swore I'd never fall in love again. I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my dead to you. Yeah. Das war Platz 2 der NRW-Lokalradio-Charts. Avicii, Addicted to You. Vor den News gibt's hier Platz 1. Und das ist in dieser Woche, wie kann es anders sein, unser WM-Song. Andreas Burani und Auf uns. Ich bin Jenny Hansen. Ich wünsche Ihnen gleich viel Spaß mit der Nummer 1 und einen schönen Start ins Wochenende. Viel Spaß beim Deutschlandspiel morgen. Das Radio ABC. M wie Musik. Nur bei uns bekommen Sie die Abwechslung, die Sie so gerne hören. Eine Mischung aus Kulthits und dem Besten von heute. Also der beste Mix. Sie hören das Rahmenprogramm der Radio NRW GmbH in Oberhausen für den Lokalfunk in Nordrhein-Westfalen. Verantwortlich im Sinne des Landesmediengesetzes ist Dr. Udo Becker. Kulthits. Und das Beste von heute. Radio Ruhr. Der beste Mix. Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen. Wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer. Im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, das es das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit, auf diese Zeit. Ein Hoch auf die uns, auf diesen Tag, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf die uns, auf Fritz und Weg, auf einen Tag Unendlichkeit. Wir haben Flügel, schwören uns ewige Treue, vergolden uns diesen Tag. Es ist 0 Uhr.